vergut eure Gabe, das Versprechen, mein Haus zu schonen, kann uns nicht hindern, vorsichtig zu sein. Was wollt ihr also? Sie sollen nicht vergeblich gekommen sein, ein starkes Bauernbett meines Lieben und euch das Damenschiff. Dann trennt sich Sehnenzucht, das Feuer wird vor Freude sich verdorben. Habt ihr noch nicht genug, mein Gott, nicht genug? Sind euch im Dienst der Obstibir, ist er nicht gewachsen? Ihr sucht, was zu verbrennen ist, packt die Seine sein. So hält ihr das Versprechen und ihr? Jeder dient nach seiner Art, den Schlüssel zu Gottes Wohlgefallen, wer kennt ihn? Das ist alles verharrt mit euch. Ein Verbrechen gegen Lothar, gegen deutsche Glaubenskraft. Wer ließ uns der Hinterlist und den Verlass? Wer ließ uns der Hinterlast und den Verlass? Seid nicht töricht, was man auch wegrafft an Büchern. Ihr wisst, dass das Wort nicht verwischt. Dies wiegt mehr, als was man euch genommen hat. Sich eure kurfürstliche Gnaden in den ehrlichen Stand begeben und das Bistum zu einem weltlichen Fürstentum machen und den falschen Namen und Schein des geistlichen Standes fallen und fahren lassen. Jetzt sind so mit zu der Staffel Gottes zuvor gekommen und den Saal an den Gründen der Empörung genommen werden. Zweitens ist jetzt auch der gemeine Mann so weit unterrichtet und zum Verstand gekommen, dass er weiß, wie der geistliche Stand nicht ist. Was will man dann wieder durch Strom verrichten und etwas halten, was nicht erhalten sein will und kann? Mit der kurfürstlichen Gnade, weil sie gleichsam in deutschen Laden eines der größten Häupter ist. Das will viele Leute, die Leute gewinnen und andere Bischöfe nannten. Raus aus dem Westen nicht entstanden, es liegt entstanden in den seligen und göttlichen Schande, ehe hinein. Es ist Gottes Wert und Friede, dass ein Mann weiß. Es ist hohe Zeit, so ein Mann die Gelegenheit versäumt. Ich bin dann nicht mehr dazu kommen kann. Das ist hohe Spiel. Zugetan, möchte Bessen Vorbild sein. Frauen sind er nicht allzu ungenahm. Am meisten quält ihn Geldnot. Er nimmt nichts mehr ein, niemand leid. Er ist gezwungen, neue Quellen aufzutun, in der die Ehe ein ist er aller Schulden frei. Und lebt der Kunst, das ist so nacherstrebt. Da wird er sich noch lange Zeit gedulden müssen. Ich kenne keinen Fürsten, dessen Kind mit großem Mitgift rechnen kann. Es lebt kein Schmutz an bürgerlichem Geld und eine reiche Frau, vielleicht gar eine lutherische, zwingt ihn für reichlich zu entscheiden. Meine ungleiche eine Frau die Spur, wo Männer blind sind. Unserer Sache könntest du unendlich viel helfen. Glaubst du, dass ich dazu fähig bin? Wenn du den Willen hast. Sprich nur. Willst du für unseren Glauben alles tun? Ja. Würden auf dich nehmen, auch das sich opfern. Wenn des Luthertums Zukunft und des Reiches Wohl fordern, dass du einen Mann nimmst, den wir dir geben, Ursula. Entschließe dich zu diesem Schritt. Er entscheidet über Schicksale. Denke daran, lass sie allein. Oh, Dinge, was du voll Sicherheit, woran leidest du? Dies Jahr, das dir in Arbeit verlang, war mir hundertfach lang, ohne Freud mir Rat. Man liebt, stritt, es könnte. Wir sind im innersten Grund verbunden, da du mich zu dir zog und mir bewusst, dass dies Leben wartest. Ich in der Fühle sehn kaum der anderen Armut, nimm mich zu dir. Als dich alle Zeit zu besitzen. In dir des bärenden Fragen gnädige Lösung zu finden. Doch was soll dir ein greiser Mann? Alter kann mit Jugend nicht zusammengehen, wie keine Vision. Thank you. das Leben schenkt die Zeit ein reines, weißes Wiedersehen. Was dein Denken tötet, in mich presst, wie weiß mich, hörtet sich im Feuer, in Flammen für die neue Zeit. Aus unserer Bücher Asche wird verjüngt, Kraft und Sinn des Gottes entstehen. In Torheit lasst die Narren toben auf eine neue Welt, auf unseres Glaubens Sieg verloren. Einsicht schafft die Bahn von der begehrten Lichterwelt.